Hallo! Chris. Hallo Ricky. Hey Chris, shut up. Der verlorene Sohn ist wieder eingetroffen. Er ist heimgekehrt. Er ist heimgekehrt. Ins Nest zurückgeflogen. Chris, Mensch. Ja, Ricky. 4 Wochen lang. Ist es so lange her? Mussten wir auf dich warten. Es sind 4 Wochen, in denen sich so viel getan hat. Ich bin erschüttert, wirklich. Es hat sich in der UFC-Welt viel getan in den letzten 4 Wochen. Zum einen da, zum anderen auf unserer Seite hat sich viel getan. Auf unserer Seite? Ja, glaube ich. Absolut. Habe ich ja mitbekommen, den Prozess, weil ich jeden Tag drauf war. Das glaube ich. Dass du mindestens jeden Tag einmal nachguckst, was sich getan was hat. Was tut sich? Wie? Deine letzte Folge MMA Radio hast du am 9.09.2014 bestritten. 2014? Ja, und dem Tag, als Destiny rauskam. Das hängt aber nicht miteinander zusammen. Wäre aber jetzt eine schöne Überleitung gewesen für eine kleine Destiny-Review. Achso, ich dachte, weil wir gerade in der Hashtag-Ausgabe darüber gesprochen haben. Die Hashtag-Ausgabe wird zeitlich gesehen nach der MMA-Radio-Ausgabe. Oh, okay. Dann kann man ja sagen, hört euch die Hashtag-Ausgabe an, denn dort werde ich ein bisschen über Destiny reden. Alles wird er erzählen. Alles, ich ziehe blank. Level 20 Fighter. Wie ich am Sonntag... Als ich geistig blank gezogen habe, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Entschuldigung, Vicky, dass ich dich da so in emotionale Fahrwasser meinerseits gebracht habe. Es tut mir wirklich leid. Bin ich gewohnt. Bist du gewohnt? Ja. Ich war aber wirklich gewohnt, dass du auf emotionale Sachen meinerseits diesmal wirklich drauf eingegangen bist. Sonst bist du immer der Mensch, der sagt, er fick dich. Gefühle... Ich hab Maddie schreiben lassen. Gefühle kenne ich nicht. Die lasse ich nicht zu. Aber ich fand es wirklich schön und ich fand es rührend. Und, rührend sogar. Ich fand dich sehr rührend. Oh, das ist süß. Und ich habe gemerkt, dass du der Punkt in meinem Leben bist. Das stimmt, das sage ich mir selber auch immer wieder. Ja, wie die UFC. Ja, das ist der andere Fixpunkt. Ich und die UFC, das sind Chris seine Fixpunkte im Leben. Und so schön, dass das beides auch in dieser Sendung mal wieder zusammengeht. Ja, nach einem Monat Pause und gerade eben habe ich schon gesagt, du bist ja Level 20 Fighter. Jetzt frage ich dich, also bei Destiny, gab es denn in Stockholm und in Halifax für dich auch einen Level 20 Fighter? Wenn ich die Karten mir nochmal durchgucke. Mal Applaus für diese tolle Überleitung. Es gab mit Sicherheit Level 20 Fighter. Ich fand wie immer Max Holloway geil. Ja, das muss man sagen. Der ist legit, der Typ. Ist er nicht 4-0 bei UFC? Bei UFC? Dieses Jahr, ja. 4 Finishes, 4-0 ist richtig. Er ist großartig. Der hat gegen seine letzte Niederlage gegen Conor McGregor erlitten. Das war bei UFC Fox Sports One bei diesem Debüt da im September oder im August. Wann war denn das? Vor einem Jahr ungefähr, 2013. August 2013, glaube ich, war das. Da hat er seine letzte Niederlage erlitten gegen den Einbeinigen, muss man ja im Nachhinein sagen, Conor McGregor, weil da hat er sich ja das Kreuzbändchen gerissen. Das Kreuzbändchen. Da kann man mal sehen, wie unwichtig so ein Kreuzband eigentlich ist. Da sollen sich mal die ganzen Fußballer nicht so anstellen. Aber 178, hast du da überhaupt was mitbekommen von? Ich hab's gesehen. Gut. Und du hast natürlich auch Connors Performance gesehen. Selbstverständlich habe ich Connors Performance gesehen. Ich habe das Main Event übrigens nicht gesehen. Was war nochmal das Main Event? Ach so, ja. Stimmt, ich musste gerade auch überlegen. Was war denn nochmal das Main Event? Ja, nee, das kann ich dir sagen, ist auch gar nicht so schlimm. Ich bin ja jetzt der UFC-Fan mit dem goldenen Löffel im Mund. Zum Beispiel der goldene Löffel bist du. Du sagst mir, was ich gucken soll. Du hast gesagt, Stockholm. Zieh dir Stockholm rein. Ist derbe, kurzweilig, ist derbe geil. Aber lass das Main Event weg. Mache ich. Hab nur die drei ersten Main-Card-Fights gesehen und das Main-Event einfach nicht geguckt. So muss man sagen, ich bin einfach auf der besseren Seite. Muss man aber dazu sagen, dass das Main Event kein schlechter Kampf war. Ich aber finde, man muss es nicht unbedingt gesehen haben. Es reicht, wenn man das Ergebnis. Weil auch beide komplette Graupen sind. Für mich. Na, der Rick Story ist schon. Da kommen wir nachher noch dazu. Ich wollte noch mal kurz bei Connor bleiben. Also, du hast natürlich den Kampf mitbekommen. Die Vernichtung, möchte ich fast sagen, von Dustin Poirier. Mhm. Hast du danach auch die Pressekonferenz mitbekommen? Nein. Okay, das war im Endeffekt war das die große Connor-Show. Dana White macht ja keine Scrums mehr. Hat gesagt, er hat die Schnauze voll jetzt. Macht er nicht mehr. Dann hat sich Connor gedacht, mach ich halt. Connor McGregor einen Scrum gemacht. So. Also es war die große Connor-Show. Aber für mich persönlich begann die richtige Connor-Show erst im Laufe der letzten Woche. Denn Conor McGregor hat ja mit so ziemlich jedem Beef, unter anderem, wirst du dich noch erinnern können, hat... Bis auf alle irischen Fighter, die Marker, mit denen ist er cool. Ich glaube schon. Ich sag einfach mal ja. Die Hand ins Feuer würde ich da auch nicht für legen, ja. auf jeden Fall hast du vielleicht damals noch die Geschichte im Kopf mit Diego Sanchez. Dass Diego Sanchez und Conor McGregor so ein bisschen Beef hatten. Ja, genau, Twitter-Beef auch unter anderem, ne? Richtig. Und wo man sich immer noch fragte, wie Diego Sanchez Twitter bedienen kann. Das stimmt, er könnte die Sprachsteuerung nicht benutzen, weil Siri kann das unmöglich verstehen. Zum einen. Und er könnte es halt nicht schreiben so. Und das Problem ist, würde auch nicht gehen über eine dritte Person, über irgendeinen Zivi oder so, weil auch der Person kann er ja nicht sagen, was er gerne twittern wollen würde. Also, sehr interessant, wie das da zustande kam. Vielleicht hat er den Apple Fire TV, Apple Fire TV, Amazon Fire TV, weil da die Sprachsteuerung so gut ist. Es könnte sein, dass er deswegen bei der MMA Hour im Jahr zu Gast war. Da hat er sich ja auch nochmal Luft gemacht, der gute Diego Sanchez. Jetzt pass auf, Diego Sanchez sollte ja eigentlich bei UFC 180 in Mexiko-Stadt, gegen Norman Park antreten. Jetzt hat sich Norman Park verletzt. Mhm. Haben alle gedacht, Mensch, was ist denn jetzt los? Auf einmal steht, wann war das, Mittwoch oder Donnerstagmorgen, lass es Freitag gewesen sein, auf Twitter ein Tweet von Conor McGregor, dass er gegen Diego Sanchez kämpfen wird. Bei UFC 180. Da habe ich mir so gedacht, das ist ja jetzt fast schon überraschend. Kurze Zeit später schreibt John Kavanagh heißt er, glaube ich, sein Trainer, auch, so wie es aussieht, muss ich wohl eine Reise nach Mexiko buchen. Da habe ich mir gedacht, okay, es wird ein Schuh draus. Hier scheint tatsächlich sich was Großes zu ereignen, nämlich Conor McGregor trifft auf Diego Sanchez in Mexiko. Und dazu muss man ja sagen, dass Conor McGregor eine Gewichtsklasse nach oben geht dafür. Also was ja auch ungewöhnlich ist, wenn du einen Kämpfer, ich sag mal jetzt, aufbauen möchtest zum Contender, ist es ja eher ungewöhnlich, dass er dann seine Gewichtsklasse verlässt und plötzlich dann mal im Aber vielleicht steckt er auch mehr hinter. Ja, jetzt pass dass auf. Er vielleicht Probleme hat, im Featherweight zu bleiben. Lightweight, Featherweight, er ist jetzt im Featherweight und geht dann ins Lightweight, ne? Er wäre dann, genau darum geht's, er wäre dann ins Lightweight gegangen. Denn die ganze Geschichte ist totaler Bullshit gewesen. Es ist besser. Ich erzähle dir, wie es wirklich war. Conor McGregor war mit Dana White und Lorenzo Fertitta was essen in Las Vegas. Als er davon Wind bekommen hat, dass Norman Park den Kampf abschlagen musste sozusagen. Dann hat er sofort zu Dana White gesagt, den Kampf nehme ich. Das finde ich, das ist mein Kampf, den möchte ich machen. Und hat Dana gesagt, nee, Junge, Alter, bleib mal auf dem Teppich, bleib mal ganz ruhig. Das ist jetzt nicht der Kampf, den du bekommen wirst. Und Dana White hat ja auch schon gesagt, dass er eigentlich dazu hin tendiert, Conor McGregor als nächstes gegen Jose Aldo oder Chad Mendes zu stellen. Also schon obendran, ja. Ja, Dana White ist da relativ entschlossen. Da kommen wir nachher auch noch mal dazu. Auf jeden Fall hat sich dann Conor gedacht, ja, wenn der mir den Kampf nicht gibt, dann mache ich hier mal viral so ein bisschen Stimmung und hat einfach bekannt gegeben, dass er diesen Kampf bekommt und hat auch seinem Trainer das gesagt. Er hat gesagt, Junge, wir gehen nach Mexiko, Mensch. Und hat ja einfach super mal selber diesen Kampf beschlossen. Ist aber nicht der Fall. Also Conor McGregor trifft leider nicht auf Diego Sanchez, aber ich sag gleich, es gibt noch einen Kämpfer, den man gerne gegen Diego Sanchez sehen möchte. Diego Sanchez ist ja dafür bekannt, dass du ihm im Endeffekt unendlich auf die Fresse hauen kannst. Ja. Und er ist einfach nicht klein zu kriegen. Landis kann ein Lied von singen. Richtig. Und es gibt noch einen Kämpfer, der ähnliche Tendenzen hat. Und die meisten Performance of the Nights und sowas gewonnen hat bei der UFC. Die meisten Bonuses. Die Rede ist natürlich von Joe Lauzon. Und der springt jetzt ein. Diego Sanchez trifft auf Joe Lozan bei UFC 180. Und ich finde, damit kann ich ganz gut leben. Ja. Du, also, du scheinst nicht so begeistert zu sein. Ich mag Joe Lozan überhaupt nicht. Ich bin total scheiße in den Typen. Aber die Kämpfe sind doch geil. Ja, das mag sein. Aber du weißt, ich bin der Typ, der das Komplettpaket braucht. Und da steht Joe Lozan optisch und vom Look and Feel, sag ich mal, völlig ab. Aber ich verstehe diesen Gedankensprung von McGregor überhaupt nicht jetzt da, dass, wo er da gerade durchgeht, im Featherweight wie sonst was, dann auf einmal die Gewichtsklasse zu wechseln. Das macht, den der ist irre, der Typ. Auf Twitter, this guy is completely nuts. Wer also, hat das geschrieben? Dana? Dana, ja. Und ich glaube, das stimmt auch. Der Typ ist geisteskrank einfach. Also, es ist jetzt ja, wie gesagt, so, dass Dana White, deswegen sage ich jetzt mal, die UFC dahin tendieren, Conor McGregor relativ schnell jetzt diesen Titelkampf geben zu wollen. Es soll angeblich sogar schon eine relativ klare Vorstellung eines Terminplans feststehen. Und zwar hofft man, dass sich jetzt keiner verletzt im Kampf zwischen Jose Aldo und Chad Mendes, genau. Dann möchte man so Februar, März rum diesen Kampf machen, McGregor gegen, ich sag jetzt mal, Jose Aldo oder ja, von mir ist auch Chad Mendes, sehen wir ja dann. Und ja gut, wenn es Chad Mendes wird, dann müsst du doch erstmal Aldo ein Rematch kriegen, oder nicht? Nee, es ist ja in der UFC nicht so, dass du automatisch einen Rückkampf bekommst, wenn du deinen Titel verloren hast. Das hat ja auch was damit zu tun, wie hast du den Titel verloren? Ja, also, okay. Ja, man widerspricht sich jetzt im Endeffekt, weil Hennen Burrow hat seinen Titel sehr mehr als deutlich an TJ Dillashaw verloren und hat dann trotzdem das Rematch bekommen. Aber mit Sicherheit lag es auch daran, dass es nicht so direkt einen Contender gab für TJ Dillashaw. So, jetzt soll es also im März, Februar rum diesen Kampf dann geben zwischen Conor McGregor und dem aktuellen Champion dann. Und man hofft, dass Conor McGregor dann gewinnt und man dann im Sommer 2015 endlich die Stadionshow in Dublin machen kann. Das ist mal ein Long-Term-Plan. Conor McGregor als Champion. Das ist ein Long-Term-Plan, wenn er aufgeht. Aber ich sag mal so, in der UFC so einen Plan aufzustellen, das kann eigentlich nur schief gehen. Wir hatten den aufgestellt. Ich weiß nicht, ich habe das nur auf Reddit gelesen. Es gibt ja da immer mal wieder Leute, die eine gewisse Credibility haben, was so Firmeneinblicke angeht und der Typ, der da geschrieben hat, soll wohl angeblich jemand sein, der da schon seine Einblicke hat, aber du weißt, wie das ist. Ja. Es wird viel geschrieben und aber ich sag mal so, es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt völlig überraschend wäre, so ein Plan. Also das ist macht ja auch Sinn in einer gewissen Weise. Also du musst Conor McGregor ist jetzt richtig heiß. So, jetzt ist wirklich, also der Typ ist in den USA, glaube ich, angekommen, genau, er war eigentlich so gefühlt der Main Event auf der UFC 178 Card. Ich glaube schon, dass die Stimmung und so in der Halle auch, also da am besten war bei diesem Kampf und ich glaube schon, dass die Leute Conor McGregor mögen und damit auch kein Problem hätten, wenn der jetzt als nächstes einen Titelkampf bekommt und eben nicht Cub Swanson sollte der Frankie Edgar besiegen. So. Och, ja. Ja, es geht jetzt einfach nur mal darum, der Typ ist pures Geld oder bares Geld wert. So. Und ich meine, die Gefahr besteht halt einfach, wenn du so einen Conor McGregor jetzt gegen einen guten Wrestler stellst, bevor er seinen Titelkampf bekommt, dass er diesen Kampf verliert. Weil ein guter Wrestler könnte Conor McGregor Probleme bereiten. Wir werden es jetzt erstmal nicht herausfinden. Ja. Weißt du, aber wenn der so gegen Nick Lentz oder so, weißt du, gegen so ein Dreckvieh da antreten muss, das dich halt einfach am Boden hält und das kann dazu führen, dass er erstens mal unglücklich verliert, er könnte sich in einem weiteren Kampf verletzen. Das sind alles so ein paar Sachen, da kann ich die UFC schon verstehen, dass sie sagen, nee, wenn wir so ein heißes Eisen haben, dann ab geht's. Gerade würde ich auch sagen. Ja, gerade in der Featherweight Division. Jose Aldo ist jetzt nicht gerade der charismatischste Champion. Nee, aber schon legit der Typ, ich mag ihn. Jose Aldo? Ja, mag ich. Ja, ich habe auch nichts gegen den, aber so ein Conor McGregor als Featherweight-Prinzen, das wäre schon, glaube ich, ein Happening. Das wäre schon großartig, ja. Und das Stadion, den kriegen sie dann auch ausverkauft, bin ich mir sicher. Ja, und kommt vor komplett allem Irland. Gegen jeden Gegner, gegen den er dann kämpft als Champion, kannst du dich darauf einstellen, dass er Beef hat mit dem. Weil er hat ja natürlich alle mal rundherum beleidigt und allein das wäre großartig. Diese ganzen... Ja. Man könnte dann so ein bisschen diese Unterhaltungs... Lücke ausfüllen, die ja, die es ja eigentlich immer um einen Chael Sonnen gab. Ne? Bei Chael Sonnen hatte man ja immer Spaß, egal gegen wen der angetreten ist. Es wurde auf jeden Fall spaßig. Viral, wie dann auch im Octagon, obwohl da hat er ja manchmal, da stehe ich ja nicht so auf seinen Stil, aber es war immer unterhaltsam drumrum. Und da könnte ja jetzt Conor McGregor die nächste Figur werden in der Hinsicht. Wobei ich da, habe ich auch letzte Woche mit Peter und Pia drüber gesprochen, weil ich finde, bei Chael Sonnen wurde das zum Schluss zu viel. Also du konntest von Chael Sonnen keine normale Antwort mehr bekommen. Es musste immer irgendwie in, so ne, in so einem Wrestling-Gimmick eine Antwort. Bei Conor McGregor ist es jetzt schon hart an der Schmerzgrenze. Es ist an der Grenze, es geht noch. Also manchmal denkst du dir dann auch so, oh Alter, jetzt beantworte einfach einmal das normal die Frage. Post-Fight-Interview, man muss wirklich sagen, am Anfang dachte ich, ja okay, er analysiert jetzt einfach nochmal den Kampf. Aber dann ist er wieder komplett in irgendeinen Charakter gefallen und ich glaube, der hat wirklich ein psychisches Problem, der Typ. Entweder das, oder der guckt enorm viele Ric Flair Videos, weil das wurde auch so ein bisschen jetzt so herausgestellt, dass er zum Beispiel den Anzug, den er bei der Pressekonferenz getragen hat, das ist wohl ein 1:1 Duplikat von dem Anzug, den Ric Flair irgendwie 1900 weiß der Kuckuck wann, auch mal getragen hat. Und auch so, weißt du, die Sprüche, die er so ablässt, sind halt klassische Ric Flair 1900 oder 80er Jahre Sprüche. Ja. Und das für mich funktioniert das in einer gewissen Art und Weise. Aber wie gesagt, wenn es dann so ist wie bei Chael Sonnen, dass du einfach keine normale Antwort mehr kriegst von ihm. Das ging sogar so weit, ich erinnere mich, als die UFC in Berlin war, war ja Dana White in Berlin. Und Chael Sonnen war in Brasilien und hat da so ein bisschen den Dana White gespielt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also hat auch einen Scrum abgehalten und so. Und da war ich völlig überrascht davon, dass Chael Sonnen normale Antworten geben konnte. Weißt du, also das hat überhaupt nicht zu dem gepasst so richtig, was er da so alles erzählt hat, aber weil er halt eher eine offizielle Position dann da eingenommen hat, hat er sich ein bisschen umgestellt. Ja, also aktuell ist es bei mir so gerade an der Grenze. Ich mag diese Conor McGregor Events, weil es halt wirklich Events sind, aber ich finde, er muss sich da schon so ein bisschen es ist so schwierig, weil es tut ja auch diesem Sport dann so gut, wenn du mal so einen Typen hast, der da so raussteht. Klar. Das ist schwierig. Wenn es sportlich und unterhaltungstechnisch passt, wie bei Conor McGregor, dann ist das, glaube ich, schon immer ganz gut. Und ich finde das ganz gut, dass sie da wirklich so eine Art Long-Term-Plan haben mit dem Stadion und so. Aber ich glaube, dass er, obwohl die letzte Performance von José Aldo gegen wen war das, da war er auch nicht so berauschend. War das nicht der Ricardo Lamas-Kampf? Ja, genau. War das das? Ja, das war das Lamas-Ding. Auch schon ewig her, ne? Das ist echt schon. Aber das war nicht so geil. Da hat er seine Kicks die ganze Zeit ausgepackt, aber mehr war da auch nicht. Ja, richtig. Da hat er, glaube ich, sogar die letzte Runde verloren oder so. Mhm. Nein, klar, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass er dann da vielleicht konditionell abgebaut hat. Aber er war halt früher ein flashy Typ, den du gerne gesehen hast und der geile Aktionen gebracht hat. Und irgendwie. Ja. Hat er zu viele Meilen auf dem Tacho, MMA-mäßig? Ja, es gibt ja immer wieder die Gerüchte, dass die ganzen Nova und Yao-Kämpfer einfach den Weightcut falsch machen. Also die haben ja alle Probleme durch die Bank. Das mit einem Brow brauchen wir nicht drüber reden, hast du ja mitbekommen. So, Jossie Aldo hat ständig die Probleme, dann ist schon mal einer abgekratzt da bei denen von Nova und Yao beim Weightcut und so. Und die ganzen Nova und Yao-Jungs haben wohl da schon so ein paar Problemchen, sage ich jetzt mal, ihre Weightcuts immer ordentlich durchzuführen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, entweder braucht er einen besseren Ernährungsberater oder jemanden, der ihm dabei hilft, Mike Dolce oder so, oder er muss halt ins Lightweight gehen. Die Gerüchte gibt's ja schon lange. Das wollen wir ja sowieso. Ins Lightweight geht, dann gegen Pettis zum Beispiel. Du hast gerade gesagt, dass das Featherweight, dass Conor McGregor dem Featherweight grundsätzlich ganz gut tut. Ich finde, das Featherweight ganz geil stackt eigentlich. Ich finde es nicht so schlecht. Ja, es ist auch nicht schlecht. Du hast natürlich Chad Mendes, der jetzt den Titelkampf bekommt, aber das Problem ist, dass alle anderen, die vor Conor McGregor stehen, Ausnahme Dennis Bermudez, also ich gehe jetzt von unseren Rankings aus, die haben alle schon gegen Jose Aldo verloren. Chad Mendes hat gegen Jose Aldo schon verloren, Cub Swanson, Frankie Edgar, Ricardo Lamas hat seinen Kampf gehabt, Korean Zombie hat seinen Kampf gehabt, die stehen jetzt nicht vor Conor McGregor, aber das ist jetzt mal so die Top 10, die man da so durchgeht. Also, weißt du, wie ich meine? So, also, es gab halt schon dieses Aufeinandertreffen und Kämpfer XY hat einen kürzeren gezogen. Deswegen. Also ich bin aber sehr, ich bin extremst gespannt auf Mendes gegen Aldo. Ich glaube, der hat gute Chancen, Chad Mendes, weil es wirkt so, als ob in diesem Nova und Yao Camp, das wir, glaube ich, der Ende Wurm letzten drin ist, Jahres, ne? Ja, und Ende letzten Jahres haben wir das noch voll abgefeiert, das Camp mit Barrow und Aldo als Champions und glaube Bellator Champions und da haben wir, glaube ich, da gab's doch irgendwie so diese MMA Awards und da sind wir mal so durchgegangen und haben uns überlegt, ja, und Alpha Male und Nova und Yao waren da, glaube ich, unsere Favoriten, ne? Ja, ich meine auch, dass das so war, genau. Und jetzt gefühlt ist das beschissenste Team, was es überhaupt gibt. So, also ich bin auch gespannt, wie Junior Dos Santos, der ja auch bei Nova Uniao mittlerweile jetzt ist ja gewechselt, wie der sich schlägt dann in seinem Comeback-Kampf gegen Stipe Miocic. Also das sind... Das ist aber schön gesagt. Wie der sich schlägt in seinem nächsten Kampf. Ja, das ist so ein kleiner Trick eingebaut. Sagen, also da rhetorisch ist da wirklich einiges bei dir vorhanden. Da ist bei mir volle Kanne... Conor McGregor ausgebrochen, ja. Volle Möhre, was vorhanden. Volle Möhre, was vorhanden. So sieht's aus. Ja, ja, das wird ganz interessant. Das wird ganz interessant. Was ich auch noch, oder was man eigentlich, also pass mal auf, ist ja so, es gab ja dieses Wochenende wieder diese zwei Events. Ja. Ja. Da bin ich ja sowieso kein Fan davon, weil ich immer das Gefühl habe, dass beide Events so ein bisschen darunter leiden, dass es noch ein anderes Event gibt und das fühlt sich irgendwie scheiße an. Ich weiß auch nicht. Bin kein Fan davon. Aber was ich jetzt mal wirklich sagen muss, diese Europa-Cards, die wir da so kredenzt bekommen, die gehen mir so auf die Nüsse. Ja, man hört immer wieder, es wird auch immer, haben wir doch hier selber schon oft genug darüber gesprochen, dass es heißt, ja, das ist ja überhaupt nicht eine Card für den average UFC-Fan, das ist für die Region. Ja, du dummes Scheiß-Arschloch, der sich das eingefallen lassen hat. Was nützt mir das, wenn die Card genauso bescheuert ist wie irgendwie, was weiß ich, Rudis MMA-Bude, der vor 5 Jahren eine Veranstaltung gemacht hat, wo genau dieselben Vollidioten sich in die Fresse geschlagen haben. Das Problem ist doch folgendes. Wenn du hier neue Zuschauer hinzugewinnen möchtest, gibt's vielleicht mehr Möglichkeiten, aber die zwei wichtigsten Möglichkeiten sind zum einen, Leute dahin zu bringen, die bekannt sind. Die jetzt, sag ich mal, irgendwo schon mal eine Rolle gespielt haben. Jetzt mal ganz blöde gesagt. Dennis Siever hat gekämpft in Stockholm? Hat gekämpft, sogar Fight of the Night, war ein großartiger Kampf. aber zum Beispiel, wenn du dann eine Ronda Rousey dahin bringst, die hat schon mal in einem Hollywood-Film mitgespielt. Das ist ein Name, den man vielleicht auch außerhalb dieser UFC-Bubble irgendwie schon mal kennt und auch vielleicht in Europa irgendwie schon mal gehört hat, außerhalb dieser UFC-Bubble. Sprich, mit Star Power kannst du ein gewisses Interesse herbeifügen. Oder du hast solche Fans wie du und ich, ja, die einfach fast jedes Event gucken, die meisten Kämpfe gucken und dann zum Beispiel sagst du zu deinem Kumpel, Alter, bei dem Event, da müssen wir dabei sein, weil da kämpft, dann sagt der vielleicht, ja, was will ich, hab noch nie gehört, ja, aber vertrau mir, das wird der Hammerkampf. So, ich als wirklich Hardcore-UFC-Fan hab nicht einen Kampf auf dieser Card, den ich jetzt irgendwie jemanden schmackhaft machen würde im Vorfeld. Mhm. Nicht einen. Akira Kurasani gegen Holloway. Nix. Dass die Kämpfe gut unterhaltsam sind, ist mal was ganz anderes, das meine ich nicht. Im Nachhinein, klar, waren interessante Kämpfe dabei und auch so, aber es war kein Kampf, auf den ich mich jetzt wirklich gefreut hätte, wo ich jetzt sage, Alter, das wird super, das wird großartig, weil es immer wieder dieselben Dummbratzen sind. Da kämpft halt wieder Magnus Sedenblatt, ja, den ich in Berlin schon sehen musste und wo ich schon eingepennt bin. Ja, und Kränke und Jotko und so, ne? Ja, das sind halt immer dieselben Vollidioten, die jedes Mal hier in Europa irgendwo sowieso schon zu sehen waren. Also auch bei anderen europäischen Organisationen waren die ja zu sehen. Das Ding ist doch, wenn ich jetzt mal die Halifax-Card nehme und die Stockholm-Card und mische das so ein bisschen durch, dann habe ich eine solide Card. Dann habe ich wirklich eine solide Card, mit, wo ich jetzt sagen könnte, guck mal, Rory McDonald gegen Tarek Seferdin, da hast du den Bezug mit Belgien, bei Seferdin, Rory McDonald, möglicherweise der nächste Welterweight-Champion, auf jeden Fall der nächste Nummer-1-Herausforderer und so, da hast du schon mal was, wo ich sagen könnte, Tobi, da gehen wir jetzt hin, wenn ich jetzt mit dem Tobi das besprechen würde, weil das ist, das wird ein toller Kampf. Dann hast du von mir aus als Co-Main-Event noch dieses, noch diesen Co-Main-Event mit Asun Sao und Brian Caraway, weil Asun Sao ebenfalls im Bantamweight jemand ist, der in naher Zukunft einen Titelkampf bekommen könnte. Also, weißt du könntest eine solide Card auf die Beine stellen, aber doch nicht so ein Schrott, wie wir jetzt hier zu sehen bekommen. Alter. Und die Quittung bekommt die UFC. Du hast die Prelims nicht gesehen. Ich habe sie gesehen. Die Halle war leer. Aber ich muss jetzt mal reingucken. Darren Cruikshank war auch am Start. Warum sagst du mir das nicht? Der hat in Halifax gekämpft. Ja. Ja, aber der Kampf war nicht so unterhaltsam. Okay. Ich hätte es dir sonst gesagt. Es gab auf der Halifax-Card zu Beginn, also komme ich nachher noch dazu. Ich wollte jetzt noch kurz zu Stockholm sagen. Die Halle war bei den Prelims zu Beginn leer. Komplett leer. Es war niemand da. Und das ist nicht normal hier in Europa. Das ist nicht Las Vegas, wo die ganzen Idioten irgendwie erst zur Maincard dann und am besten zum Co-Main-Event erst reingelatscht kommen. Bei uns ist es normalerweise so, dass man von Anfang bis zum Ende da ist, auch bei solchen Events. Und in Stockholm war das vor 2 Jahren zum Beispiel auch so, dass ab dem Moment, als der erste Kämpfer ins Oktagon gegangen ist, die Halle Kopf stand. War das in Malmö oder in Stockholm vor 2 Jahren? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war da Ausnahmezustand. Und das ist nicht mehr der Fall. Und das liegt nicht daran, dass die Leute keinen Bock mehr auf MMA haben, sondern das liegt auch daran, dass die keinen Bock haben, sich zu verarschen zu lassen. Die sehen doch auch die Karten, denken sich, Alter, was will ich da denn hingehen? Da ist doch nichts. Da ist nichts von Relevanz. Diese Kämpfe, ob da jetzt, da könnte auch irgendeine andere Organisation drüber stehen. Es hat keinerlei Auswirkungen auf die UFC großartig. Das ist ein Witz. Und dann siehst du halt so Typen wie den Backström, der zum 2. Mal auf einer europäischen Maincard steht. Der Typ hat seinen 2. Kampf jetzt erst in der UFC und 2-mal Maincard. Beim letzten Mal, okay, da ist er ist er kurzfristig eingesprungen. Das war, glaube ich, auch gegen Jotko oder was, gegen so ein Vogel halt. Das hat mir noch gefallen, aber jetzt, dann hat man versucht, da wieder so einen kleinen Hype zu erstellen um den Backström, weil er halt sich wahnsinnig dämlich bei der Pressekonferenz angestellt hat und kaum ein Wort rausgebracht hat und mal 2 gute Punchlines gebracht hat. Und dann hat man gedacht, so, jetzt haben wir da wieder was in der Hand. Ich bin froh, dass die ganzen Schweden verloren haben. Mhm. Vielleicht sorgt das dafür, dass die UFC gezwungen wird, dann auch mal wieder Kämpfer von Übersee hierher zu bringen, weil halt die Qualität der hier vorhandenen Kämpfer nicht gut genug ist, um so eine UFC-Card auf einem gewissen Level zu halten, dass man einfach erwartet, wenn man zu einer UFC-Show geht. Finde ich. Also es scheint so, ja. Es ist natürlich Fakt, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, dass viele in Berlin oder jetzt in Stockholm nur auf der Card sind, weil sie eben aus dem Land kommen. Ja, oder aus der Region halt. Aus der Region kommen. So. Und dann musst du mit Sicherheit Abstriche machen von der Qualität des Sportlers. Und das hast du jetzt bei Backström mit Sicherheit gesehen. Also das war ja wirklich nicht so berauschend. Ja, und nicht so, ich sag jetzt mal nicht unbedingt zwangsläufig, dass ich da Abstriche machen muss im Vorfeld, sondern das Ding ist, ich gehe zur UFC und erwarte einen gewissen Standard einfach so, also Qualität des Events an sich, also wie das aufgebaut ist, wie die Kämpfe aufgebaut sind, also du hast halt das Gefühl normalerweise UFC-Event, dass die Maincard was Besonderes sein muss. Und wenn die Maincard gefühlt genauso scheiße ist. Von den Prelims überhaupt nicht unterscheidet von der Qualität der Kämpfer, außer von mir aus jetzt im Main Event. Aber selbst das, ich meine Rick Story gegen Gunnar Nelson, das ist halt, ja, mein Gott, also das ist halt beim besten Willen kein Kampf, den ich als Main Event irgendwie vermarkten kann. Da fand ich den Berlin Main Event noch geiler. Mhm. Weißt du, da hast du wenigstens mit Marc Munoz und mit dem anderen. Oder Freddy Pepe. Nein. Wie ist denn der nochmal, der gewonnen hat? Musashi. Gegard. Ja, da hast du wenigstens noch mit Gegard Musashi einen legiten Contender gehabt. Aber Gunnar Nelson, Alter, jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen auch irgendwie. Das sind Vögel, die möchte ich von mir aus bei den Prelims sehen, aber doch nicht als Main Event. Das geht mir tierisch auf den Strich. Und ich kann schon mal hier verkünden, dass das nächstes Jahr noch schlimmer werden wird, denn die UFC hat bekannt gegeben, dass sie nächstes Jahr mehr Events in Europa stattfinden lassen möchte als in diesem Jahr. Tja. Oder abhalten möchte. So, das kann natürlich. Also das hört sich dann daran, dass wir nächstes Jahr die fetteste Party in MMA Radio History haben in Berlin. Nee, pass mal auf, das Ding ist, die Leute, die da hingehen, die haben ihren Spaß. Darum geht's nicht. Ich kann auch jedem raten, egal wie die Card aussieht, geht da hin. Das ist ein einmaliges Erlebnis und man muss das machen, weil das einfach Spaß macht. Also wenn man aber was ich meine, dass es die Karten gut stehen, dass es nächstes Jahr Berlin gibt. Ach so, ja, das sieht relativ okay aus, sag ich jetzt mal. Aber das wird so gut, Ricky, das soweit wird so man gut. Das, Chris, soweit man es sagen kann. Ich hab ja der Alten da mal geschrieben und hab gefragt, wie sieht's denn aus? Und da hat sich's ja nicht so angehört, als ob es jetzt schon in trockenen Tüchern wäre und vor ein paar Monaten hat es sich noch so angehört, als wäre es in trockenen Tüchern. Aber ich denke schon, es ist okay aus. Ja, klar, die haben ja auch gesagt, in 30 Tagen haben wir den TV-Deal am Start. Ja, Bild.de. Es ist immer nur, es liegt immer nur im Auge des Betrachters. So, ja. Jetzt gibt's also nächstes Jahr noch mehr Events in Europa und ich gehe mal A, nicht davon aus, dass plötzlich 400 neue Kämpfer irgendwo herkommen und B, gehe ich nicht davon aus, dass die Qualität der Events dadurch steigen wird, sondern wir werden noch mehr so Doppelgeschichten haben und die 580 Kämpfer, die da unter Vertrag stehen, müssen dann noch häufiger kämpfen, beziehungsweise es werden dann wahrscheinlich nochmal 100 verpflichtet, die noch schlechter sind als die, die wir schon haben. Ja. Und obendrauf ist für 2015 auch noch eine Ultimate Fighter Staffel für Europa geplant. Mhm. So. Im ersten Moment denkt man sich so, cool. Aber wenn man mal genau nachdenkt oder sich Gedanken über die ganze Geschichte macht, dann fällt einem relativ schnell Folgendes auf. Ich glaube, dass die UFC alle Kämpfer, die nur ansatzweise irgendwie sich verteidigen können im Octagon, sowieso schon einsetzt in Europa. Guck doch mal die ganzen Polen. In Polen ist ja MMA relativ präsent. Mhm. Bei jeder Card sind polnische Kämpfer en masse dabei. Mhm. Und gefühlt sind die so von ihrer Qualität her, oh ja, also da sind viele Chinesen noch stärker. Und das meine ich nicht respektierlich, sondern ich fand die chinesischen Kämpfer bei den Macau-Cards und so auch immer relativ schwach. Und die polnischen Kämpfer, die da jetzt eingesetzt werden bei der UFC, finde ich jetzt auch nicht so gut. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt eigentlich jetzt gar nicht mehr so viele geführt, die du da jetzt so wegcasten könntest. Mhm. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber würde die UFC, wenn es zum Beispiel in Deutschland nicht, wenn es jetzt in Deutschland noch 2, 3 Talente gäbe, ja, glaube ich, dass die UFC die in Berlin schon eingesetzt hätten. Meinst du nicht? Nee, warum so viel zu früh, oder? Na, wenn du merkst, okay, hier ist einer, der ist gut. Ja? Der ist ja nicht. 4-0 oder so. Ist ja nicht. Das meine ich ja. Das meine ich ja. Wenn es aber solche Leute gäbe in Deutschland, die irgendwie so ein bisschen für die UFC hier in Deutschland was bedeuten könnten, ähnlich wie Nick Hein, dann hätte man die doch direkt verpflichtet. Und hätte gesagt, hier in Berlin, das ist deine Chance, Prelims, genau. Bam. Und dann holt man dann so Wischiwaschi-Konsenslösung wie Peter Sobota oder so. Ja, die mit Sicherheit ihre Berechtigung haben, auf so einer Karte dabei sein zu können. Aber es zeigt halt eben auch, dass es da sonst nicht allzu viel gibt, was da noch nachkommt, offensichtlich. Aktuell ist das, es wirkt halt so. Guck dir die Schweden-Karte an, vollgepackt mit schwedischen Kämpfern, die aber jetzt jedenfalls bei dieser Nacht nicht das halten konnten, was uns vorher versprochen wurde. Also da wurde ja wirklich so viel getan, auch von der Europa Abteilung der UFC mit diesem Giants of Sweden oder wie diese Doku hieß, die war ja großartig. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. 20 Minuten Doku über die schwedischen Kämpfer und die war wirklich toll gemacht. Also das gar keine Frage, war alles super gemacht, aber es wurde einem so ein bisschen klar gemacht, so, ey, ja Leute, das ist ja die Zukunft in der UFC oder jedenfalls in der europäischen UFC und so. Wenn man das mal so trennen möchte. Gefühlt muss man das mittlerweile so trennen. Weil ich habe das Gefühl, dass es in zwei unterschiedliche Roster sind. Weißt du? Die dann ab und zu mal mit so Kandidaten aus den USA noch gespickt werden. Meinst du denn, die expandieren aber auch dann noch in andere Länder? Polen, Russland etc.? Nächstes Jahr? Ja, ich denke schon. Ist da noch irgendein Markt avisiert, wo man denkt, ah, okay. Türkei war ja mal geplant, da hat Tim Allen jetzt gesagt, dass er deswegen oder dass man deswegen im November nicht in der Türkei sein wird, also weil es irgendwie ein paar Probleme gab und aufgrund der politischen Lage, also da fand ich auch ein bisschen komisch so, mein Gott, also hat wohl darauf angespielt, wie das mit der IS da momentan so, was an der türkischen Grenze abgeht und dass man da wohl diesen Markt erstmal außen vor lässt, das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Übrigens wäre ein perfekt recherchierten, zu 100% durchdachten Wrap-up von der IS-Situation nochmal retrospektiv miterleben möchte, der muss sich unbedingt Rickys Monolog dort in der Hashtag-Ausgabe, die wann rauskommt? Einen Tag nach dieser Ausgabe hier? Nee, ich glaube schon noch in derselben Nacht, aber eine Nummer dahinter praktisch. Also ich glaube, das ist jetzt 114, dann wird es 115 sein. Also, ich habe mir übrigens halt einen Namen Ich habe dann immer die Augen zugemacht und habe gedacht, du bist Judith Rakers, weil du so wusstest halt, wovon du redest. Ja, ich habe auch die Brüste wie Judith Rakers. Ost-Ebola. Judith Rakers ist Folge. Jetzt bei Twitter. Ja, ich weiß, stimmt. Die hat so ein ganz komisches Avatar. Ja, ja. Hab ich schon gesehen, ja. Ost-Ebola. Wie findest du den Namen für die Hashtag-Ausgabe? Ost-Ebola? Zonen-Ebola. Ebola-Zone. Damals, ja. Ebola-Zone. In der Zone. IS-Ebola-Zone. Nee, Hashtag kann man gar keinen Bindestrich machen, wa? Hallo? Ja, hallo. Bist du schon wieder eingeschlafen? Nee, ich höre. Ich kann es dir noch nicht mehr verdenken. Also bei diesem Europa-Thema und die UFC, da muss man einpennen eigentlich. Also wie gesagt, die Events an sich sind ein Happening und machen Spaß. Und vor allem muss man wirklich nochmal sagen, die europäischen Vertreter der UFC, die sind wirklich großartig. Ich habe jetzt auch wieder letzte Woche viel Kontakt zu denen gehabt. Und die sind echt bemüht, hier ein geiles Produkt auf die Beine zu stellen. Und die Vorstellung, wenn die noch ein bisschen geilere Kämpfer dabei hätten. Also ich bin der Meinung, da ist richtig was möglich. Aber ich habe mir ja auch überlegt, soll ich nach Schweden fahren oder nicht? 280 Euro hätte der Flug gekostet, Hotel dann vielleicht, also so 500 hätte ich hinlegen müssen. Aber das ist mir, bin ich ganz ehrlich, die Karte nicht wert. Dass ich da für 500 Euro hinfliege und da übernachte. Ja, kann ich verstehen, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ich hätte auch keinen Bock drauf. Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, nö. Ja, weil ist halt nichts. Und wie gesagt, ich fand's erschreckend, dass diese für Stockholm gemachte Card zu Beginn der Veranstaltung vor leeren Rängen stattfand. Also das ja, aber auch dann später in der Main Card, da war die Halle nicht komplett voll, aber mit 10.000 waren da. Wie viele haben reingepasst? Ich glaube 16 passen sogar rein. Ja, so sah es aber auch aus. So sah es aber auch wirklich aus. Noch mal nachgucken hier, Ericsson Globe Arena. Ja, 16 cool passen aus. Rein. 16 passen rein. Die haben natürlich, darauf wurden sie natürlich auch angesprochen. Ja, wie sieht's denn aus, Mensch, Leute, das letzte Mal war das Ding voll, diesmal nicht ganz voll. Da haben sie gesagt, ja, es fand ja auch ein Fußballspiel statt und ein Hockeyspiel und da war ja, auch noch ein Konzert. Ja, wie war denn das Main Event letztes Mal? Genauso? Stockholm, ja, pass auf, in Stockholm war eigentlich geplant, dass man Musashi gegen Gustafsson macht und da gab's ja die Geschichte, dass Gustafsson diesen Cut über dem Auge hatte und dann musste Latifi einspringen. Ja. Also klar, Gustafsson ist nochmal eine andere Nummer da in Schweden, gar keine Frage. Aber ich behaupte trotzdem, dass du nicht so eine Schrottcard da hinsetzen kannst und mehr oder weniger, wir schreiben irgendwo UFC drauf und die Leute kommen einfach. Also der Star ist. Selbstverständnis ist schon wieder so arrogant. Ja, genau. Das ist wie wenn du irgendwo hinschreibst, heute spielt der FC Bayern, dann spielt er irgendwie, weiß ich nicht, die D-Jugend oder so. Ja. Oder weiß jetzt nicht, das ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber du weißt, wie ich es meine. Also du kannst halt nicht die schlechtesten Pfeifen da hinstellen und davon ausgehen, erstens mal schadest du damit deinem Produkt. Ja. Jetzt mal egal, wie diese. Ich fand die Card an sich nicht schlecht zum Gucken. Es hat Spaß gemacht. Die Kämpfe waren kurzweilig, alles pipapo, gar keine Frage. Aber das ist mir zu wenig, um was sie ja immer sagen, sie möchten expandieren und neue Märkte erobern. Ja, ja, ja. Das kannst du doch nicht mit so einer gefühlten, ganz normalen europäischen MMA-Promotion-Card machen. Also so eine Card hättest du vor 2 Jahren vielleicht zusammenbekommen von irgendwelchen europäischen MMA-Organisationen. Das ist übel. Und ja, das finde ich scheiße. Aber die sie sehen doch selbst, wohin es sich entwickelt, dass die Cards echt wirklich qualitativ ein bisschen abbauen. Zumindest vom, was sportlich meinetwegen nicht qualitativ, aber so von der Attraktivität der Card gibt's viele Cards aktuell, wo ich mir denke, gucke ich mir gar nicht an. So sieht's aus. Nur ich glaube, dass sie immer noch genügend Geld verdienen. Das ist ja so ein ähnliches Wahrscheinlich Problem. Wahrscheinlich mehr. Ja, genau. Ein ähnliches Problem wie bei der WWE, die mit ihrer dritten Stunde Raw halt einfach so viel Asche verdienen, dass sie sagen, ja, wir scheißen drauf, ob das Produkt dadurch schlechter ist. Wir kriegen 10 Millionen mehr, die schlagen wir nicht aus, die nehmen wir mit. Ja, klar. Und so, dass das... Die Endabrechnung findet in 4 Jahren statt, wenn die neuen Verhandlungen über einen Fernsehdeal dann laufen werden für die UFC mit Fox. Dann wird's interessant. Dann sieht man, ob das Ganze sich ausgezahlt hat. Weil wenn sie dann keinen geilen Fernsehdeal an Land ziehen, dann haben sie ein Produkt, das lange nicht mehr so hot ist wie noch vor 4 Jahren, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig nicht mehr die Fernsehpräsenz und können sich nicht mehr so einem großen Publikum präsentieren. Was jetzt nichts mit der Europa-Card zu tun hat, aber ich bin mal gespannt, wie sich das dann entwickelt. So. Also, diese Fight Night-Geschichten, die müssen gucken, dass sie da wenigstens die Main-Cards ein bisschen relevanter gestalten. Darum geht's mir hauptsächlich. Das Main-Event wäre ja schon mal nicht schlecht. Ja. Ansonsten, die Geschichte, auch die Prelims kann man sich mal angucken, wenn man einen Fight Pass hat. Ich sag mal so, ab diesem Jotko gegen Thor Trönkampf fand ich es ja nicht so gut. Dennis Siever gegen Charles Rose Rosa, Charles Rosa, so hieß er, der war großartig. Aber ich war eigentlich von Dennis Siver enttäuscht. Charles Rosa war ja irgendwie sein dritter Gegner. Das wurde ja ständig geändert, gegen wen er kämpfen muss, weil der eine dann keine Lizenz bekommen hat, der andere hat sich verletzt. Und dann kam Charles Rosa mit 7 Tage vor Ankündigung als Gegner für Dennis Siver. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, dass Dennis Siver da relativ kurzen Prozess machen wird mit so einem Typen, der da mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen wird. Ja. Aber Pustekuchen, der Charles Rosa hat eine extrem geile Performance abgeliefert. Und ich glaube, dass Dennis Siver da von seiner Erfahrung profitieren konnte und deswegen das Ding nach Hause gerettet hat. Was heißt gerettet? Er hat den Kampf klar gewonnen, gar keine Frage, aber nicht so dominant, wie ich es mir erdacht hätte. Ja, der Musoke, die Kämpfer hast du ja eh nicht so gesehen, deswegen tanke ich da so kurz durch. Der Musoke gegen Kovlev-Kampf, der war für den Arschtod langweilig. Der Sedenblatt-Kampf gegen Askam, da gab es halt in der zweiten Runde, das kann ich dir ja kurz erzählen, einen krassen Frontkick so von Askam in die Fresse von Sedenblatt, der ja sowieso so eine große Fresse schon hat. Und es war so ein starken Tritt, dass nicht nur der Mundschutz rausflog, sondern sogar kaputt ging. Echt? Und Sedenblatt war wirklich völlig weg. Also der war komplett ausgenockt und ich glaube, das Ende der Runde hat ihm dann so ein bisschen geholfen. Wie Latifi, ey. Stimmt, Latifi war auch. Als er diesen Kick gekriegt hat, der war weg. Backström ja auch, der war ja auch völlig weggetreten. Also Latifi hat ja so einen heftigen Kick in seinen Magen gekriegt, dass da war klar, als der da gegen den Käfig getaumelt ist, jetzt ist gleich Schicht. Der Blachowitz oder Blankowitz, ne, Blachowitz wird da wahrscheinlich ausgesprochen, oder? Der sah zum Beispiel sehr, sehr gut aus. Also weil ich vorhin gesagt habe, die polnischen Kämpfer wirken immer so ein bisschen durchschnittlich so von der Qualität, aber der hat eine gute Figur gemacht, fand ich. Ja, also wie gesagt, der Sedenblatt-Kampf, das fand ich ziemlich cool, diese eine Aktion, ansonsten auch für den Arsch. Und dann natürlich der Wilkinson gegen Backström-Kampf, wo man wirklich sagen muss, Backström, ich habe es ja vorhin gesagt, wird total gehypt, kriegt sofort eins aufs Maul, Kampf ist beendet. Dann verhält er sich auch noch wie das letzte dumme Schwein und geht da hin und quatscht dem Wilkinson ins Interview rein. That was fucked up, oder was er da gesagt hat. Da denke ich mir, halt die Fresse und verpiss dich. Das ist halt, weißt du, das ist wie so ein beleidigtes Kind hat er da auf mich gewirkt. Ja, fand ich scheiße. So. Und man muss sich halt auch nicht wundern, da kommen wir nachher auch noch bei Gunnar Nelson dazu, wenn ich halt die ganze Zeit vor so High-Level-MMA-Kämpfern stehe und keine Deckung habe und einfach nur meine Hände nach unten hängen lasse, dann muss ich mir halt nicht wundern, dass ich mal einen aufs Maul kriege. Also das kann vielleicht ein Conor McGregor. Ich bin aber mal gespannt, ob das ein Conor McGregor auch gegen den Jose Aldo machen kann. Also die Deckung so tief, weißt du? Ja. So, aber egal. Der Kampf war natürlich, was willst du darüber sagen? Den hast du ja auch gesehen. Das ist halt mehr oder weniger ein guter Treffer gewesen. Davor kriegt er noch diesen, was so ein Spinning-Kick oder so, der Wilkinson. Hat auch noch so einen Kick gefressen vorher. Von Backström und dann ist das Ding durch. So. Und das war dann die Geschichte von Niklas Backström. Meinst du, ist durch, der Typ? Nee, das sage ich nicht. Der ist noch jung. Also der ist, glaube ich, erst 25 oder so. Da kann schon noch was gehen, gar keine Frage. Aber er wurde halt jetzt schon so gehypt. Gefühlt wurde der jetzt schon richtig gehypt, so für die europäische Szene. Ich war mir zum Beispiel sicher, dass der Februar, März rum, wenn dann halt wieder ein UFC-Event in Europa stattfinden wird, da steht er auf jeden Fall wieder auf der Karte, wenn er den Kampf gewinnt. So. Und jetzt wird er wahrscheinlich trotzdem wieder auf der Card stehen, aber vielleicht dann wenigstens nicht auf der Main Card. Das meine ich damit, dass diese ganzen Europäer verloren haben. Okay, Wilkinson und Plachowicz, das sind jetzt auch Europäer, aber dass die für die UFC, glaube ich, wichtigeren Kämpfer verloren haben, das könnte vielleicht dazu führen, dass sie gezwungen sind, beim nächsten Mal bekannte Namen aus den Staaten oder aus Brasilien zu bringen. Mhm. Hoffe ich jedenfalls. Oder noch schwächere Gegner. Oder noch, genau, noch graben noch tiefer. Da kommen sie hier mal irgendwo bei mir am Ort vorbei und fragen, ob irgendjemand die Fallschule gemacht Handschuhe. Hat. Noch alte Handschuhe hat von dem letzten UFC-Event. Latifi, den kennst du ja auch. Hast du ja auch schon mal kämpfen sehen. Ja. Was war da so deine Meinung? Warst du überrascht, dass der das Ding so... Der hat ja wenig, wirklich wenig gezeigt, ne? Ja, kann man wenig. Aber auch dieser Blachowitz, der hat mich jetzt auch nicht völlig überzeugt. Der wirkte auch ein bisschen fahrig. Ja, das meine ich eben mit, das sind halt keine UFC-Fights, sondern das, also so gefühlt, sondern das sind so, ich gucke ja keine anderen Ligen, aber das wirkt halt wirklich so, wie wenn irgendwo eine kleine Organisation ein MMA-Event veranstaltet, so von der Kampfqualität her. Da, natürlich waren es schnelle Finishes, aber wie du halt sagst, es ist halt so nicht so dieses High-Level irgendwie. Ja. Das stimmt nämlich. Gut, 2 Minuten kann man jetzt auch nicht so viel darüber reden, deswegen war meine Frage an dich. Ja, ja, so ein Cerrone Alvarez ist natürlich ein anderes sportliches Level, ne? Ja. Und das sieht man dann auch, Gott sei Dank, mal, was das für ein Unterschied ist. Ja. Holloway gegen Corsani, ja. Fand ich schön. Ja, tolle Performance von Max Holloway. Ja. Und Corsani, ich habe auch bei dem mit gar nichts gerechnet eigentlich. Also ich habe schon, Max Holloway hat diesen Kampf ja auch für Korean Soul. Aber ich glaube auch, dass Korean Zombie das Ding gewonnen hätte. Ja, und dann der Main Event, Rick Story gegen Gunnar Nelson. Für mich das Hauptproblem, dass Gunnar Nelson... Also erstens mal muss ich dazu sagen, ich dachte, Gunnar Nelson hat irgendeine Fußverletzung. Aha. Bei diesem Kampf. Weil Gunnar Nelson ist jetzt kein Typ, der so... Der marschiert. Das ist ja so ein stoischer Typ, der dann zwar explodiert, ja, wenn er in Aktionen reingeht, aber ansonsten das Ding sich erstmal so ein bisschen... anschaut und dann so einen Motor langsam anlaufen lässt und dann halt explodiert so. Und diesmal ist er relativ für seine Verhältnisse aggressiv in diesen Kampf gegangen und hat dann nach und nach abgebaut im Kampf. So, und hat auch ab und zu mal so das Gesicht so ein bisschen verzogen, so sah es jedenfalls für mich aus. Und ja, wenig Kicks, dafür ist er eigentlich bekannt, dass er viele Kicks setzen kann. Wenig Kicks gezeigt und dann natürlich immer diese Deckung. Der hängt halt praktisch, da hängen halt wirklich die Arme in Australien, so. Und so steht er dann vor Rick Story, vor einem Typen, der dafür bekannt ist, dass er immer wieder mit Uppercuts kommt, immer wieder an der dranhängt, der auch schwer zu Boden zu befördern ist. Gunnar Nelson hat gutes Jiu-Jitsu, aber dazu musst du natürlich erstmal deinen Gegner am Boden haben. Ja. Und das war eigentlich ein 1A-Gameplan von Rick Story und hat halt gezeigt, dass Gunnar Nelson... Er wurde ja mal nach der Dublin-Card gerüchteweise so mit einem möglichen Rory McDonald-Kampf in Verbindung gebracht. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Vielleicht waren auch die 5 Runden zu viel für ihn. Ja, kann man so sehen, weil er hat definitiv, also aus meiner Sicht hat er den Kampf in den letzten 3 Runden verloren. Die ersten 2 Runden. Würde ich sagen, waren deutlich enger. Die erste würde ich ihm geben, die zweite war dann eng und danach war es Rick Story. So. Wobei, zu dem Decision-Ding muss man dazu sagen, es war die abartigste Punktrichterentscheidung, die ich seit langem gehört habe. Und die wurde hier auch falsch jetzt. Nee, doch, ist richtig. Pass auf, ein Punktrichter hat den Kampf 48-47 für Gunnar Nelson gewertet. Aha. Also, sprich, 3 Runden Nelson, 2 Runden Story. Ja. Und ein anderer Punktrichter zum Beispiel hat den Kampf 50-44 für Rick Story gewertet. Weißt du, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wie können Punktrichter solche unterschiedlichen Sichtweisen auf den Kampf haben? Das ist mir ein Rätsel. Ein absolutes Rätsel. Wo man sich auch wieder fragen muss, ob diese Punktrichter nur alle Tassen im Schrank haben. Ja, wenn wir bei dem alten Thema wieder. Ich bin ja ganz froh, dass wir heute noch nicht über das Drogenthema gesprochen haben. Kommt auch noch, Chris. Ach, okay. Aber nur ganz kurz, das ist eine schöne Geschichte. Ich kann es gleich anbringen, das ist ganz schön. Kannst du dich noch an das Kong Lee-Bild erinnern, wo er vor dem Bisping-Kampf, ja. Da war ja eigentlich klar, was der Sache ist. Mhm. Jetzt darfst du 3-mal raten, was passiert ist. Man hat ihn positiv getestet auf HGH, also sprich auf Wachstumshormone. Mhm. Selbe wie JL Sun. Dann habe ich was erfahren, was ich gar nicht vorher wusste. Dieses Wachstumhormone-Dingsbumstar, das ist eine sehr beliebte Dopingart bei allen möglichen Sportlern. Mhm. Denn du kannst es erstens mal nur im Blut nachweisen und zweitens mal, wenn du jetzt heute Abend so HGH nimmst, keine Ahnung, wie man das nimmt, spritzen oder sich in den Arsch schieben, ist ja auch egal. Ja. Und morgen früh wirst du getestet, dann kann man es eigentlich nicht mehr nachweisen. Also das ist relativ schnell raus aus dem Körper wieder, also dass es nachweisbar ist. Ja, denn da jeder muss man Mensch schon selten dämlich sein, damit gepackt zu werden. Richtig, also du musst praktisch wenige Stunden vor diesem Dopingtest, vor deinem Kampf, muss der praktisch das Zeug geschluckt haben. Jetzt wird's aber ganz spektakulär, denn danach sagt Kong Lee auf einmal, stimmt nicht, ich war nie gedopt, ich möchte bitte die Blut Ergebnisse nochmal testen lassen. Ist halt das Blöde, dass die UFC, die hat ja da selber in Macau die Tests gemacht, gesagt hat, ja, die haben wir schon weggeschmissen. Weggeschmissen? Ja, also die gibt's halt nicht mehr. Hat er gesagt, das kann's ja nicht sein. Ihr könnt ja nicht einfach behaupten, ich nehme hier was und dann. Und ich denke mir, dass die UFC sich über sowas noch nie Gedanken gemacht hat. Weil es ist halt so absurd, weißt du, da wird halt einer erwischt. Ich meine, was hat die UFC davon, ihren eigenen Kämpfer sowas zu unterstellen, ja, der dann nichts genommen hat? Das ist ja. Ist ja nur für die UFC dann scheiße eigentlich, wenn sie sagen, guck mal, hier ist wieder einer, der gedopt war. Klar, für sportlich, für das Event und auch publicity-mäßig hat das nur Nachteile. Warum sollten die das machen? Richtig, so, aber Kong Lee sagt halt zu Recht, ja guck mal, wenn du von der NSAC zum Beispiel erwischt wirst, gibt's ja auch eine Anhörung. Ja. Musst dich ja verteidigen können. Aber auch Kong Lee hat, ja, er hat eigentlich auch fast sein gutes Recht, oder? Eigentlich schon, weil sonst könnte die UFC einfach zu jedem gehen und sagen, ja, nimm mal an, dein Vertrag läuft aus und du bist ja beim nächsten Kampf bei Bellator, dann, ja, guck mal hier, hat er gedopt, die Drecksau. Die werden doch da irgendwie ein Archiv haben oder so, eine Festplatte irgendwo rumliegen. Ja, ich denke mal, dass sowas wird es wahrscheinlich schon geben, aber die Probe gibt's halt nicht mehr. Also es gibt das Blut nicht mehr, was sie ihm abgezapft haben. Und dann wird's natürlich schwierig. So, und also wir können sehr, sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass Kong Lee gedopt war, aber da er... Mit Sicherheit, dennoch ist es ein gutes Recht. Ja, da er halt so ein bisschen wusste, was abgeht, sage ich jetzt mal, hat er sich gedacht, ja, drehe ich den mal einen Strick draus aus ihrer Scheiße. Und das ist wieder so, weißt du, bei diesem Doping-Ding, du denkst, also wir machen das jetzt seit ein Jahr und ein bisschen. Und jedes Mal, wenn es irgendwie so ein Doping-Thema gibt, gibt es noch einen neuen Dreh. Es ist immer wieder noch eins obendrauf geführt. Also auch jetzt die Geschichte wieder. Weißt du, dass sich da einer hinstellt und sagt, nö, ist nicht so. Und guck dir den Typen an, der ist 40 und sieht halt aus wie ein 22-Jähriger, der jede Minute im Fitnessstudio steht. Da wird ja halt jeder sagen, das geht halt einfach nicht. Ja, und diese Wachstumshormongeschichte ist, wie gesagt, extrem schwer nachzuweisen, weil erstens mal hat jeder Mensch selber Wachstumshormone in sich drinne und das nächste ist, dass es relativ schnell relativ schnell, nachdem du es genommen hast, wieder unter der Nachweisgrenze zurück, ja, fällt. Okay. So, das ist noch geiler, weil übrigens am Wochenende gab es mal wieder so ein Eight-Man-Tournament, wie es früher bei der UFC auch gab. Und das haben ja Jim Ross und Jill Sonnen kommentiert. Das habe ich aber nicht angeguckt. Aber das Geile war, Cody McKenzie, den kennst du noch. Das war der Typ, der an seinem Schlüpper das Preisschild hängen lassen hat. Der hat wieder einen neuen Hammer gebracht. Ich will da lachen. Und zwar musste der natürlich auch zum Wiegen. Und das ist so absurd, das glaubst du es gar nicht. Sie musste zum Wiegen gestellt. Was? Hat sich falsch rum drauf gestellt? Nein, nein, das war viel besser. Musste zum Wiegen gesagt, scheiße, mir fehlen noch ein paar Kilo. Und weißt du, was der gemacht hat? Blut abgezapft. Was? Ja. Wie viel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber er hat Blut abgezapft. Das gibt's doch nicht. Ja. Da habe ich mir jetzt gedacht, ey Alter, wenn er das danach wieder sich reingepumpt hat, dann ist er eigentlich auch Doping. Blut, ja. Blutdoping. Nee, aber dieser Cody McKenzie, das ist ja, der braucht eine eigene Fernsehshow. Also, sehr, sehr großartig. So, und wenn wir schon beim Doping sind, Piotr Hallmann, der wurde positiv auf Steroide getestet. Das war der Typ, der gegen Gleison Thibau vor ein paar Wochen einen Kampf verloren hat. Aber auch da wieder Doping. So, jetzt können wir noch mal ganz kurz hier auf die Geschichte eingehen. Also Schweden ist eigentlich durch. Ja. Haben wir eigentlich alles dazu gesagt. So. Mehr Events in Europa, habe ich auch gesagt, kann ich auch abhaken hier. Ich habe übrigens hier hingeschrieben, das war während dem Event, die Schande von Stockholm. Doch alles nur heiße Luft. Da war ich aber, glaube ich, auch mal sehr frustriert zwischendrin. Fight Nights für die Region, der falsche Weg. Ja, das haben wir, ja, wie gesagt, also ich finde dieses Argument, dieses Event ist nur für die Region, für die Leute vor Ort. Das finde ich, kannst du so bringen, aber das Entscheidende ist, dass wir halt deswegen UFC-Fans sind, weil gewisse Leute da oder gewisse Qualität an den Tag gelegt wird. Und wenn ich halt so Random Fights sehen will, dann brauche ich nicht in die UFC oder brauche ich nicht die UFC gucken, sondern kann ich, wie gesagt, hier irgendeine lokale Promotion unterstützen. Ja, so ist es. So, das haben wir. Dann ein schöner Kampf wurde announced. Ross Pearson gegen El Aya Quinta, mein Mann. Ja. Bei der Fight Night von Chris Weidman, ne? Richtig, richtig. Ja. Der Buddy von Chris Weidman. Ah, oh, da freue ich mich. Ah, dann die UFC 177 bei Raid. Du erinnerst dich, das war diese großartige Card mit Soto gegen TJ Dillashaw. Ja. Und da gab es ja schon wirklich wüste Vermutungen mit unter 80.000 Buys und so. Oh. Aber 125.000, da ist die UFC nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja. Keine gute Buy-Rate, weit entfernt von einer guten. Aber ich glaube, dass die UFC, als sie die Zahlen bekommen haben, sich gedacht haben, ja, es ging ja nochmal gerade gut. Ja, nehmen wir so. Ja. Und ist natürlich auch eine Ansage, du kannst praktisch eine Card bringen, auf der de facto überhaupt nichts stattfindet. und immer noch 125.000 Leute kaufen sich das für $60. Das ist natürlich auch ein Statement. Dann Nikita Krylov. Mhm. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja. Der pausiert jetzt erstmal wegen dem Ukraine-Krieg. Er muss erstmal seinen Scheiß zusammenbekommen, muss das Gym erstmal wechseln, weil der kommt ja auch aus Donetsk. Und ja, da läuft es wohl nicht so gut. Er will jetzt irgendwo, warte mal, war das in Slowenien oder so, trainieren? Ja, also für Nikita Krylov ist das alles ein bisschen scheiße. Ich erinnere mich noch an das Interview, das er gegeben hat nach der Dublin-Card. Da wurde er nämlich, da ging das gerade so los und da hat er gesagt, nö, hier, ich wohne in Donetsk, da merkt man aber noch nichts davon, da ist alles noch ganz cool. Okay. Jetzt ist Feierabend. Erstmal. Ist ein bisschen scheiße. Jessica Ai, deine Freundin, deine Ex-Freundin, muss man jetzt mittlerweile sagen. Wer ist die neue? Weiß ich nicht. Ach so. Trifft auf Leslie Smith bei UFC 180. Endlich wieder Jessica Evil Eye. Endlich. Wer ist die Gegnerin? Was macht die? Leslie Smith ist, warte mal, du musst da eigentlich mal googeln. Leslie Smith ist so eine ganz niedliche Maus eigentlich. Ja, so, okay. Milf-mäßig so ein bisschen. Bisschen Milf-mäßig? Ist eine Milf-Maus, muss man sagen. Milf-Maus, okay. Ist eine Milf-Maus, Milf-Maus. Ja, ist ja ab Ende Oktober ist ja eh wieder Platz. Da müssen wir mal gucken. Wie heißt die? Leslie Smith. Les? Gibst du mal Leslie Smith UFC ein? Ist, ich finde die nicht so scheiße optisch. Übrigens, Invicta hat wieder eine geile Alte jetzt hier für den nächsten Kampf. Also Invicta-Weiber sind ja alle geil, habe ich das Gefühl. Ich habe ja mit einer von Invicta hin und her geschrieben. Die kommt aus einem Ausland, Mexiko. Aus einem Ausland. Ja. Ich sage ja nicht, dass das die heißeste Schnitte der Welt ist, aber du bist ja schon froh, wenn die nicht aussehen wie manche brasilianische Kämpferin oder wie die Giraffenkämpferin da, die Jessamine Duke. Ja. Ja, doch, hast du recht. Ist keine Vollkatastrophe. Ja, nicht so aber wie Jessica Ai, aber Jessica Ai finde ich schon ist ein Granätchen. Würde ich schon sagen. Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Tony Ferguson trifft auf Abel Trujillo bei UFC 181. Das ist alles schon alte News, aber die muss ich jetzt hier auch nochmal kurz mit wegarbeiten. Freue ich mich eigentlich auch drauf. Tony Ferguson sah ja auch sehr gut aus zuletzt. Und Abel Trujillo ist ja so ein kleiner Lieblingskämpfer von uns beiden. Mhm. Er ist auf der White Man. Ah nee, der Kampf wurde ja abgesagt. White Man gegen dem anderen. Auf dem Hendrix gegen Lawler 2, auf der Card ist das aha, so. Aha. Also aber mitbekommen, 79 oder was? Ja. 181 ist das dann. 179 ist jetzt Jose Aldo gegen Chad Mendes und sonst findet da eigentlich nichts Relevantes statt. Shira Davis, ne? Er ist auch wieder so ein, ja. Und 180 ist eigentlich auch wieder so, eigentlich eine One-Man-Show. Muss ich nur mal gucken, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich glaube, UFC 180 ist eigentlich Kane gegen Werdum das einzige. Aber das wird doch geil. Gehe ich von aus. Jetzt muss ich aber wirklich gucken. Was haben wir denn da noch? Jake Ellenberger gegen Calvin Gastelum. Ja, ist okay. Lamas gegen Dennis Bermudez. Okay, finde ich auch gut. Sanchez gegen, okay, haben sie mich schon. Okay, alles klar, danke UFC. Finde ich trotzdem gut, ja. Muss ich nochmal zurücknehmen. Das, und dann hatte ich noch irgendeinen Kampf, den ich jetzt hier kurz, Bobby Green trifft auf Edson Barboza in Austin. Das ist, also Bobby Green, freuen wir uns natürlich, Edson ja. Barboza auch. Und Austin ist ja die Card, wo Nick Hein wieder treten wird. Hast du eigentlich die Geschichte mitbekommen, die habe ich, du hast wahrscheinlich jetzt keine MMA-Radio-Ausgabe gehört. Wo wir gestern hatten. Was? Du hast jetzt wahrscheinlich keine MMA-Radio-Ausgabe gehört, wo wir gestern hatten. Kurz am WLAN rütteln, ich habe dich ganz schlecht, aber erzähl mal weiter. Hörst du mich jetzt besser? Ja. So, und da gab es ja folgende Geschichte, weil wir gerade bei Nick Hein waren. Nick Hein hat ja in Berlin gegen Drew Dober gekämpft. Ja. Und hat Drew Dober besiegt. Genau. Und was hättest du jetzt an Drew Dobers Stelle gemacht, um Nick Hein so richtig eine auszuwischen im Nachhinein? Seine Frau gefickt. Noch als, ja, genau. Ja. Drew Dober ist jetzt mit Nick Heins Schwester zusammen. Na, echt jetzt? Ja. Wie geht denn das? Ich dachte immer, er wäre schwul. Ja, die haben sich wahrscheinlich bei der After-Fight-Party kennengelernt. Ja, ist doch cool. Und ich dachte, da bei der Afterfight-Party hätte es auch noch eine Afterfight-Party gegeben, aber ich hab's gar nicht. Er ist nicht schwul. Nein, aber gut. Ich war nah dran, oder? Warst nah dran. Ja, aber coole Aktion von Drew Dober. Aber wie gesagt, Nick Hein kämpft ja auch in Austin, haben wir ja schon besprochen. So, und zum Schluss noch... Drew Dober auch? Nee, der nicht. Ach so. Der kämpft, der hat einen schweren Kampf, hab ich aber bestimmt wieder vergessen, gegen wen, aber einen echt schweren Kampf als nächstes, also den werden wir nicht mehr lange in der UFC sehen, habe ich so das Gefühl. Der stirbt wahrscheinlich in seinem nächsten Kampf. Oh Gott, nicht, dass es jetzt wirklich eintrifft. Ja. Gina Carano war ja lange als Ronda Rousey-Gegnerin im Gespräch, das kannst du ja erstmal abhaken, die dreht nämlich zwei neue Filme, hast du wahrscheinlich mitbekommen, Bass 657 mit Robert De Niro, Batista, dreht sie das Ding im Oktober und im Dezember dreht sie noch einen zweiten Film. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass Gina Carano jetzt halt nicht gegen Ronda Rousey antritt. Gibt's Schlimmeres. Aber da war ja schon fast fix, das Ding, ne? Oder ist? Ja, das ist auch immer so merkwürdig gewesen. Einmal hat Dana White genau das gesagt, was du jetzt sagst, dass es eigentlich so gut wie fix ist und dass dem Ganzen nicht mehr viel im Wege steht und nur noch so der Anwalt so ein paar Spirenzchen macht. Und danach hat er dann wieder gesagt, ja, also mit Gina Carano, das ist wirklich eine Katastrophe, da mit diesem Anwalt zu dealen. Das sind die schlimmsten Verhandlungen, die er je hatte. Schlimmer als mit Brock Lesnar und Fedor und was weiß ich alles. Ja, keine Ahnung. Was ist denn mit Fedor? Der ist ja im Retirement. So. Der sollte ja eigentlich wann kam Brock Lesnar zur WWE zurück? 2012? Ja, gefühlt. Ich glaube, 2012. Und da sollte es ja dann eigentlich Fedor gegen Brock Lesnar geben. Die UFC war sich mit Brock und mit Fedor schon einig und dann ist Fedors Vater gestorben und hat Fedor gesagt, nö, dann möchte ich jetzt nicht mehr kämpfen. Bin jetzt mental nicht mehr in der Lage zu kämpfen. Ohne Papi mache ich es nicht. So, dann ist der Kampf geplatzt. Der größte Heavyweight-Kampf in der MMA-Geschichte. Wäre das gewesen, ja. Das wäre, ja, da wären wahrscheinlich 2-3 Leute wären gekommen, glaube ich. So, jetzt kurz hier noch zu der Halifax-Card. Das ist relativ schnell erzählt. Also ich fange mal kurz von unten an. Du hast die Main-Card gesehen oder nur das Main-Event? Nur das Main-Event. Okay, also die Prelim-Geschichten, das war alles sehr kurzweilig. Zweimal Finishes in der ersten Runde, einmal eine Minute drei, einmal 39 Sekunden, das war ganz okay. Was geil war, war der Chris Kadalis, wie heißt der? Kaleidis-Kampf gegen Patrick Houlihan, also Paddy Houlihan. Paddy Houlihan war ja der Typ, der damals die Dublin-Card eröffnet hat und die Leute sind tierisch abgegangen. Ja. Diesmal das Gleiche, es lag aber nicht an Patrick Houlihan, sondern an Chris Kaleidis, denn der kam aus Halifax. Ach. Und ja, hat 5 Tage vor diesem Kampf, so war es. Am Montag hat er erst davon erfahren, dass er auf Paddy Houlihan treffen wird, weil der hat sich verletzt, sein Gegner, also sein eigentlicher Gegner. Und dann, Alter, gab es einen Kampf, also wenn du die Möglichkeit hast, den musst du dir nochmal angucken. Mhm. Der war so sick, weil, also die haben, das war folgendermaßen, Patrick Houlihan hat sich wahrscheinlich gedacht, Alter, ich muss diesen Kaleidis sofort in der ersten Runde überrennen, weil der wahrscheinlich nicht das, also einfach das Cardio oder die Cardio dafür hat, um hier volle Power zu gehen und der Weightcut war hart für ihn und so. Das ist aber nicht ganz aufgegangen, weil wirklich das Publikum Kaleidis durch diesen Kampf getragen hat. Die Leute sind abgegangen, die standen auf den Stühlen, da war eine Stimmung, Dublin-artig. Also die Stimmung war unfassbar zu diesem Zeitpunkt. Und Ende der zweiten Runde war Houlihan völlig, der war nicht mehr da. Der konnte auch selber nicht mehr stehen, aber die Pfeife da hat ihn gerettet, die Hupe, die sich komisch angehört hat. Glaub, war das ein Halifax, wo die Hupe so komisch getan hat? Ich glaube ja. Und dann die dritte Runde, habe ich eigentlich gedacht, dass beide jetzt so wie in so einem Comicfilm voreinander zusammenbrechen. Aber Kaleidis hat das Ding irgendwie dann nochmal gewuppt bekommen. Es war ein unfassbarer Kampf mit der Stimmung und mit dem Kraftakt von Kaleidis. Großartig. Und auch hier, danke, dass wieder Houlihan verloren hat. Sonst hätten wir den bei der nächsten Europacard auch wieder als den großen nächsten Scheiß präsentiert bekommen. Und solche Nackenschläge sind dann vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht kommen dann andere Leute zur Geltung. Und dann, muss man ganz ehrlich sagen, ist nach und nach irgendwie die Crowd abgekühlt worden. Also schon mit diesem Paul-Fighter-Kampf gegen Jason Sego ging schon bergab. Dann gab es noch so ein Finish von Obin irgendwas. Der Cruikshank-Kampf war nicht so geil, wie man sich eigentlich das erhofft hat wahrscheinlich. Dann Mitch Gagnon mit einem schnellen Finish gegen Roman Salazar oder wie der hieß. Aber es ist halt auch so, weißt du, dann blenden die ein bei Mitch Gagnon, dass der seit 1235 Kämpfen unbesiegt ist. Und dann überlegst du so, gegen wen der so gekämpft hat, ja, da kennst du halt keine Drecksau davon. Mhm. Also hast du auch schon wieder, weißt du, sowas hasse ich dann, wenn sie dann auch noch so tun, ja, ey, das ist ein Contender, das ist einer für TJ Dillashaw. So, dann denke ich mir so, Alter, du würdest wahrscheinlich beim Walk-In wäre der konditionell zusammengebrochen, weil es ein längerer Weg ist, in Las Vegas zum Octagon zu laufen. So, weißt du, es ist halt einfach ein ganz anderes Level, aber die wollen mir halt verkaufen, dass der sich auf einer ähnlichen Ebene aufhält, wie zum Beispiel ein Chris Weidman oder so, weil dann blenden sie seine Winstreak auch mit ein. Dann denke ich mir so, du kannst überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Das geht mir auf den Sack. So, dann der Nordin Taleb, oder wie der hieß, gegen Li Jingli, ja. Ach, diese Card war so tröge. Dann der schlimmste Kampf für mich des Abends. Dieser Schönling, der Ultimate Fighter Nations gewonnen hat. Elias Tohudoru gegen Bruno Santos. Bruno Santos ist dafür bekannt, dass er einfach an dir hängt wie so ein Stück Scheiße, was du nicht abschütteln kannst. Und er sieht auch genauso scheiße aus, wenn der kämpft. So. Und den Dreck musste man sich dann auch über 3 Runden reinziehen. Und ich glaube, in den letzten 12 Sekunden hat Elias Tohudoru dann auch mal irgendwie ein bisschen mehr Bewegung gezeigt in diesem Kampf. Und dann sind die Ersten auch wieder aufgewacht, pünktlich zur Decision. Also völliger Arschlochkampf. Dann Chet also ist auch egal. Auch so ein unfassbar langweiliger Scheißkampf gegen Jordanis CD. Also ne, komm, leck mir am Arsch. Ich muss mich überhaupt nicht mit diesen Pfeifen beschäftigen. Da die muss ich auch nicht lernen, die Namen. Die gehen mir alle auf den Sack. Dieser Chet Laprise oder wie der heißt, der geht mir sowieso auf den Sack, weil der die ganze Zeit mit seinen Kreuzen da überall rumrennt. Was? Also das ist so ein Gläubiger, der überall so Kreuze dann hat auf seinem Werbebanner, auf seiner Hose. Ja, finde ich ganz abartig, diesen Typen. Und dann Rafael Sanzau gegen Brian Caraway. Das war halt auch so ein Kampf. Todlangweilig. Weißt du, Sanzau hat sich ja so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass er als nächstes gegen TJ Dillashaw einen Titelkampf bekommt. Ja. Weil er Dillashaw besiegt hat und auch lange jetzt nicht mehr verloren hat und so. Und dann denke ich mir so, nach so einer Performance wie von Dominic Cruz bei UFC 178, ja, wo alle mit offenen Mündern da standen und sich gedacht haben, Alter. Es ging sogar so weit, dass viele von der UFC-Presse den erstmal direkt wieder in die Pound-for-Pound-Top 15 gewählt haben. Mhm. Da habe ich mir auch so gedacht, okay, nach 3 Jahren kämpft er gegen einen durchschnittlichen Bantamweight-Kämpfer und jetzt ist er schon wieder Top 15. Aber ist nicht Eddie Alvarez auch schon in den Top 10? In den Rankings, ja, aber nicht in den Pound-for-Pound. Also in den... Okay. In ich finde, das finde ich aber ein bisschen früh. Naja gut, er hat ja eine Vorgeschichte. Ja, und? Ja, diese Kämpfe zählen ja auch. Also das ist ja auch eine gewisse Qualität, die er da mitbringt. Ja. Dann, also die er da schon unter Beweis gestellt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, jetzt muss er halt in der UFC, oder sagen wir mal so, in der UFC, das ist halt nochmal eine andere Klasse. Und kann man mit Sicherheit das Argument bringen, was macht ein Gunnar Nelson da in den Top 15? Ja, also da gebe ich dir schon recht. Ist vielleicht Top 10, vielleicht ist es ein bisschen zu hoch gerankt. Wir haben den, glaube ich, auch in den Top 10, wenn ich mich nicht täusche, auf 7 oder auf 8. Ist für mich in dem Moment angebracht gewesen, aber muss ich vielleicht nochmal drüber gucken dann beim nächsten Mal. Ja. Da hast du schon recht. Ja, also auf jeden Fall mit der Performance hat er sich nicht für einen Titelkampf empfohlen. Und an der Performance ist an sich nichts auszusetzen gewesen. Er hat einen guten Kampf abgeliefert, Caraway hatte wenig Chancen, aber es war halt, das, weißt du, das wirkte so, wie wenn du so eine Sparring-Session dir anguckst. Mhm. Also nie so auf volle Kanne, sondern immer so, ach, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Und dann kommst du wieder mit ins Spiel, Ronald McDonald gegen Tarek Seferdin, und ich glaube, da müssen wir nicht großartig drüber reden. Mhm. Er war eine tolle Performance von Rory McDonald. Ja, muss man wirklich sagen. Mir hat ein bisschen der Jab gefehlt. Er hat ihn nicht so ganz geil so präsent ausgepackt wie sonst. Aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß halt, dass ich begeistert war, dass Rory McDonald dieses Finish so auch hatte, wie es dann letzten Endes war, weil es war ein geiles Finish für Rory McDonald, der schon so ein bisschen den Ruf hat, ja, nicht das auf Nummer sicher zu gehen, über die Distanz zu gehen, wie Benson, ne? Ja. Er ist schon dominant und er lässt seine Gegner auch immer schlecht aussehen, aber Rory McDonald hat halt auch schon häufig so Kämpfe abgeliefert wie damals gegen Jake Ellenberger, wo wir halt echt gedacht haben, Alter, was war denn das für ein Dreck? Und das war halt genau das Gegenteil. Das war ein geiler, unterhaltsamer Kampf. Muss ich auch sagen. Ich war auch ein bisschen enttäuscht von Tarek. Stimmt, ja. Also, da habe ich mir mehr davon erwartet. Der war ja völlig überlegen da in, weißt du noch, wo der Asiate da völlig, ich glaube, ja. Hätte er die Wahl gehabt, er hätte sich in die Luft gesprengt im Oktagon. Ja, in Singapur war in das. In Singapur, da ja, im Januar oder was. Richtig, das war das erste Event, glaube ich, das erste Fight Pass Event. Da war der ja wirklich sehr dominant gegen so einen wirklich unangenehmen Gegner, aber hier war wirklich, da waren wir zu wenig. Das waren wir zu wenig. Ja, hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Also, ich sag mal so, ich war schon froh, dass Rory McDonald gewonnen hat, aber mal ganz ehrlich, ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, sollte Rory McDonald jetzt den Titelkampf bekommen, davon können wir eigentlich ausgehen. Mhm. Das ist jetzt, wäre jetzt nicht irgendwie eine Riesensensation. Und jetzt gehen wir mal so weit und er gewinnt seinen Titelkampf. Das könnte auch eine hässliche Regentschaft werden. Bin gespannt. Er gilt halt einfach nicht als unterhaltsamer Kämpfer. Nee. Jetzt mal. Also jedenfalls, ich glaube, sein letztes Finish war auch gegen den, Engländer. Wie hieß denn der nochmal, das Jungchen? Chris, du kennst sie doch alle. Wie hieß denn der nochmal? Sag doch mal. Weißt du nicht mehr, wie der hieß? Ja, doch. Der eine mit der gelben Badekappe war das. Ja, genau. Shea Mills. Jetzt habe ich es nochmal nachgeguckt. Gegen Shea Mills. Stimmt, da kann ich mich noch gar nicht mehr dran erinnern. Nee, ich weiß gar nicht, ob du da schon geguckt hast. Das war April 2012. Ging's gerade so los, oder? Mhm. Ja. Ja, aber insgesamt ist es halt, wenn du die zwei Cards zusammenwirfst und dann schöne 10 Fight Card draus machst, ist es ein schönes Wochenende, ein schönes UFC-Wochenende. So ist es halt unheimlich anstrengend. Kräftezehrend. Ja, ne? Genau, man kämpft sich so ein bisschen durch. Ja. Ich meine, ich will dann halt auch die Kämpfe sehen. Ja, aber da musst du halt auch wieder das beherzigen, was du ja selbst dir immer aufoktroyierst, dass es nicht jedes Event man gucken muss. Richtig. Aber meine Erfahrungen sind ja so, dass die Kämpfe immer wieder unterhaltsam sind. Also das ist ja auch in Schweden der Fall gewesen. Es geht mir ja nicht darum, dass die Kämpfe dann qualitativ sind sie mit Sicherheit schwächer, aber sie sind trotzdem interessant, weil halt die Finishes zum Beispiel geil sind. Ja. Wobei das jetzt in Halifax nicht der Fall war. Das war also. Ah, das McDonald-Ding war schon wirklich schön. Ja, ja. Es gab Ausnahmen auf dieser Card, aber es sind halt leider Gottes nur die Ausnahmen gewesen. Ja. Und das war's dann auch schon an UFC-relevanten Themen. Was ich noch sagen muss, das habe ich nämlich letzte Woche vergessen zu sagen, Chris. Es gibt nämlich was Unfassbares jetzt hier bei MMA Radio. Und das ist einen eigenen UFC-Feed. Also. Mhm. Kann man sich fast schon vorstellen, was ich damit meine. Man. Ja. Bekommt praktisch jetzt die Möglichkeit, wenn man nichts von der WWE wissen möchte, also von Non-PG, wenn man nichts von unseren Kochsendungen hören will. Ja, wann gibt's denn mal wieder was? Ja, gut, es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich jetzt regelmäßig abgesagt hätte in letzter Zeit. Abgesagt, also, da kam mir ab und an was dazwischen. Was ja dann aber auch bedingt, dass du absagst. Nein, zu einer Absage gehört auch immer eine Zusage. Da gehören auch immer zwei zu einer Absage. Ja, stimmt. Also habe ich nicht allein abgesagt. Es war immer, also in der Regel war es eine andere Person, die schuld war, dass ich absagen musste. Und also, ja. Ist das dieselbe Person, die jetzt dafür sorgt, dass du im Hintergrund ständig Vibrationsgeräusche von dir gibst? Nein. Okay. Wann kochen wir denn mal wieder? Ja, das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich glaube, du mir auch nicht. Weiß ich nicht. Wochenende mal was machen. Eingeschifft? Ja. Wir können doch mal am Wochenende was locker Flockiges machen. Ja, das muss ich dann mit der Frau abklären. Ja, die arbeitet. Betreust du ja, aber die betreuen dich ja. Ja, ja, die kommen dann wieder zu spät. Oder essen irgendwie einen Döner vorher. Oh, das haben wir schon gegessen. So ein Scheiß. Wir können aber auf jeden Fall das machen. Du musst ja nicht mal 3 Stunden gehen, 2,5, 11. Das bedingt sich, glaube ich, bei meinen Kochkünsten, dass es einfach immer ein bisschen länger ist. Ich habe jetzt übrigens eine neue Art und Weise, mir Salat zu machen. So kaufe ich mir jetzt immer 3 Salatköpfe und mache außenrum so viel ab, dass ich nicht mehr putzen muss. Und dann brauchst du halt ein paar mehr Salatköpfe. Aber es funktioniert ganz gut. Ja, macht noch Sinn. Ja, früher habe ich immer geputzt. So, jetzt aber wieder zurück zu diesem Feed. Also, wenn ihr nur UFC-relevante MMA-Radio-Sendungen hören wollt, dann könnt ihr jetzt diesen Feed abonnieren. Einfach suchen auf iTunes, MMA-Radio, klimper noch UFC dazu und dann heißt der Feed, glaube ich, MMA-Radio UFC-Only. Ich glaube, der heißt ganz konkret so. Und ja, Jetzt weiß ich gar nicht, ich wollte jetzt dich fragen und jetzt, ich hoffe, ich bringe dich jetzt hier nicht in Verlegenheit. Bist du nächste Woche Dienstag mit von der Partie oder was? Nächste Woche Dienstag? Ja. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ach so. Na, ja, das kriege ich hin. Doch. doch. Gut, und es gibt nämlich dieses Wochenende kein UFC-Event und nächstes Wochenende auch nicht. Was? Ja, das ist hervorragend. Ich freue mich da wirklich drauf. Ich habe mir erstmal die Faxen. Aber macht es denn dann Sinn, was zu machen? Das haben wir ja noch nie so gemacht, wenn dass wir dann nicht gesendet haben. Lass uns doch kochen, Alter. Das klingt schon wieder so, als ob du gar nicht nächste Woche Lust hast zu senden. Doch. Und ey, das muss man an der Stelle echt nochmal sagen. Was? Ich habe in den Sendungen immer behauptet, dass du keine Lust gehabt hättest. Ja. Aber es ist nicht so. Der Chris hatte tierisch Lust, aber ihm kam halt einfach etwas dazwischen. Das kann man halt nicht ändern. Du hast echt gesagt, ich hätte keine Lust? Nee, ja. Es kam was dazwischen. Ja. Jeden Tag. Aber wenn du Lust gehabt hättest, glaube ich, hätten wir zu dritt gesendet oder was willst du? Nee, glaube ich, dass du dafür gesorgt hättest, dass diese Zwischenfälle sich nicht über 4 Wochen hingezogen hätten. Ja. So, lassen wir es einfach mal so stehen. Lassen wir es einfach mal so stehen. So. Ja. Das nächste UFC-Event ist dann die Rio-Geschichte am 26.10., also sprich am 25.10., aber bei uns am 26.10., es gibt ja so eine Art Zeitverschiebung. Ob es da am 25.10. mal wieder eine Pay-Per-View-Ausgabe gibt, das weiß aktuell, also wüsste ich nicht, wer das wissen was könnte. Was für ein Tag, was? Am 25.10., das ist ein Samstag. Das sagt einfach noch gar nichts, wir entscheiden das spontan. Am Ende des Monats, da habe ich bestimmt den einen oder anderen Tag, wo ich keine Zeit habe. Ihr merkt schon, es ist nicht gesagt, dass Chris nächste Woche auch wieder dabei ist, aber vielleicht haben wir ja Glück. Der regelt schon. Und der hat Lust. Also, auf jeden Fall, wenn die Themen da sind, auf jeden Fall, wenn was Schönes passiert. Wenn die Themen da sind, hast du heute das Gefühl gehabt, dass die Themen nicht vorhanden waren? Wir hatten ja Themen. Ja, richtig. Wir haben eine Stunde 16 über UFC gesprochen. Ja. Ich habe dir Neuigkeiten mitgeteilt. Ich habe dir erzählt, wenn du mal Weight cutten musst, du kannst dein Blut abnehmen oder einfach deinen Arbeitgeber unterstellen, dass du gar nicht gedopt hast. So, das sind alles so Sachen, die ich dir hier mitgebe. Das sind auch Lebensweisheiten, das stimmt. Es ist immer was los in der großen, weiten Welt der UFC. Mhm. Ja. Wie auch morgen in der großen, weiten Welt der WWE. Ach ja, dieses Rumgeplacke da. Ja, was denn? Dann sei doch nicht so. Hey, ich habe schon wieder die Befürchtung, dass ich nächste Woche schon wieder hier sitze und dann sagen muss, ja, der Chris hat heute keine Zeit. Ja, hört sich schon wieder so an. Ja, so hört sich aber nicht unbedingt ein... Also wenn ich jetzt zum Beispiel an deiner Stelle, wenn ich jetzt dafür sorgen wollen würde, dass es dieses Gerücht nicht gibt in der Welt, dann würde ich... Welches Gerücht denn? Na, dass du nächste Woche keine Lust hast. Dann würde ich jetzt irgendwas anderes machen, aber nicht lachen. Ich hab mal Lust. Also es kommt ab und zu was dazwischen nicht vorbei. Nein, das kriegen wir hin am Dienstag. Gut, Leute. Bin mal ja mal gespannt. Er hat ja nicht gesagt, welchen Dienstag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.